Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von fünf Geschwistern aus vier Bundesländern. Christian, stehst du jetzt oder sitzt du? Ich sitze. Du sitzt tatsächlich. Ja, das ist gut. Ich dachte, du müsstest jetzt hier die ganze Zeit stehen beim Podcast. Normalerweise ja, ja. Aber als ich gehört habe, dass ich mit zwei Backhäusern podcast, habe ich gedacht, das setze ich mich lieber. Da setze ich mich lieber mal. Besser hinsetzen. Sitze gut. Ja. Na gut. Das ist eigentlich jetzt alles viel zu schade zum Rausschneiden. Deswegen sage ich einfach mal so, wir sind schon mittendran im Backhauscast. Am 1.7.2018 um 20 Uhr hier live auf der PodWG. Juhu! Yay. Es ist wahrscheinlich nicht das Datum, wann ihr das hört. Ihr hört das viel später. Es ist der Backhauscast Nummer 18. Und wer ist dabei? Natürlich der Klaus Backhaus. Hi Klaus. Ja, ein fröhliches Servus aus Bayern. Wir müssen jetzt erstmal konzentrieren. Was? Hat es dir die Sprache verschlagen? Wieso? Oder leckt das so? Das sind wir ja gleich. Nee, das wäre schade. Du hörst mich schon, hoffe ich, oder? Ja, alles gut. Ja. Nö, und das, wen haben wir noch dabei? Wen haben wir noch dabei? Ja, wen haben wir noch dabei? Ich fange ganz schnell an, unseren Gast vorzustellen heute, weil wir bestimmt einiges zu bereden haben. Und wie ich das immer gerne mache, habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben. Unser heutiger Gast ist Familienvater, Musiker, Podcaster, Bogenschütze, begeisterter Dauercamper und Geocacher. Er kann mit einem einzigen Handschlag ein ganzes Orchester zum Schweigen bringen und er kann Geocaching so erklären, dass auch ein Muggel es versteht. Er schneidet seine Pizza mit der Schere und seine Podcasts mit Ultraschall. Heute bei uns am Küchentisch der Mann, der das Wort Umwurmukum in die Podcast-Szene gebracht hat und für den die ganze Erde ein Spielbrett ist. Herzlich willkommen, der Oboman Christian Müller, hallo. Ja, grüßt euch. Ja, Wahnsinn. Ich bin fassungslos, Klaus. Jetzt hast du mich aber dreimal was? Selber überholt. Wieso? Das ist ja genial. Das war einfach geil. Ja, ich mache mir immer Gedanken um die Leute, die uns besuchen kommen. Ja. Nee, dann vielen Dank. Ja, also hallo zusammen. Ja. Freue mich, dass ich da sein kann, darf. Ja, das ist sehr, sehr schön. Also ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir sind ja auch schon, wir haben uns ja öfter schon mal auch persönlich getroffen. Ja. Und hatten gerade jetzt für diese Folge tatsächlich eine Redaktionssitzung im echten Leben vor diesem Podcast. Und zwar diese Woche Dienstag eigentlich, gell? So war's, genau. So war's, ja. Ja, muss man machen, ne? Das klar. Das ist professioneller geht's kaum noch jetzt dieses Mal. Ja, warum haben wir das gemacht? Du hast das Wanderwaffeleisen bekommen und es gab dann ein kleines Hin und Her auf Telegram mit den Worten, das kann man so eigentlich nicht mehr weiterschicken. Da bin ich natürlich hellhörig geworden. Mhm. Und ja, so hatte ich das große Vergnügen, dass du mir das vorbeigebracht hast und dass wir hier einen Abend zusammen verbracht haben und in erster Linie dafür gesorgt haben, das Wanderwaffeleisen mal wieder auf Vordermann zu bringen. Also wir haben schwer eingeschäumt mit diversen chemischen Mittelchen. Naja, der Klaus hat da so einen Zauberschaum. Ich habe echt gestaunt. Ja. Also ich hätte sowas gar nicht. Ja. Ich meine, ich hätte es auch putzen können. Aber wie gesagt, ich habe da kurz reingegriffen in die Kiste und ganz schnell wieder raus. Ja. Kleber drüber. Gerade noch den Travel Bug von der Uli, den hatte ich noch gefunden. Ja. Schnell fotografiert rein. Und naja, was später passiert, das kannst du dann gleich erzählen. Ja, also ja. Mir ist das kleine Wanderwaffeleisen auch anfangs mehrfach durch die Finger geflutscht. Ja. Das war doch recht. Nasse Seife ist griffig dagegen. Ja, es war doch recht fettig. Ist so. Ja. Dann haben wir die Entfettungsgruppe gegründet. Genau, Entfettungs-Challenge. Entfettungs-Challenge, ja. Grüße an Bob und Kai. Und nicht zu verwechseln mit der Abnehm-Challenge, oder? Nein. Entfettungs-Challenge. Backhaus-Entfettungs-Challenge. Ja. Und das Gute ist, auch mal einfach mal zu schauen, es ist tatsächlich so, dass eigentlich fast noch alles da ist, was wir so reingelegt haben in den Karton. Außer also das Logbuch. Vor allem die diversen Travel Bugs heißen die Dinger, wohl fürs Geocachen. Ja. Die sind tatsächlich alle noch an Bord, inklusive der Favoritenschleife, die der Urbi mal reingelegt hat. Ist der gehäkelte Bierkrug auch noch an Bord? Ja, ich denke schon. Ah, sehr schön. Ich habe es jetzt, ist gerade noch im Wohnzimmer und ruht sich aus. Ich habe es jetzt zur Live-Aufnahme nicht mitgebracht. Es sagte, das wäre ihm zu aufregend jetzt. Das ich hätte doch so schön mal mit den Zähnen klappern können. Ja. Die grüne Schleife aus Hannover habe ich auch gefunden. Die ist auch noch da und es sind zwei CDs drin vom Andi. Vom Rikscha Andi mit Musik von seiner Band drauf. Ach, wie cool. Ja, cool. Das ist also sehr cool. Da werde ich mal hoffentlich schaffe ich das noch, da eine Privatkopie zu ziehen, noch bevor. Es geht nichts über Datensicherung. Ja, es dann weiterreist. Ja, und seit ziemlich genau, ich glaube, Donnerstag dieser Woche ist auch wieder ein neues Logbuch mit an Bord. Da hat der Frank sich nämlich Mühe gegeben. Das kannst du ja mal kurz erzählen, was du da gezaubert hast. Ja, ich hatte vom Raphael, eine PDF zugeschickt bekommen. Der war aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich hat er sich gedacht, bevor ich das Logbuch wegschicke, archiviere ich das doch nochmal, hat er wunderbare Fotos oder Scans gemacht von dem, was sich in dem Logbuch befindet. Also ich gebe das Logbuch nicht auf. Es ist irgendwo in dieser Republik. Und eventuell findet es auch den Weg wieder zurück, weil wer will das schon? Naja, ist aber egal. Und und diese Scans, die habe ich dann schlichtweg ausgedruckt. So ein bisschen mit einer Zickzack-Schere oder normalen Schere oder sowas. So ein bisschen ausgeschnitten und eingeklebt in das neue, in das Reserve-Ersatz-Logbuch. Vollkommen abwaschbar in wunderschönen Grün, weil hier, ich habe mich ja angelehnt an diese Augustinerflaschen, da ist dieses helle Vollbier ist auch immer so schön grün unterlegt und der Rheinländer sagt ja schön grün. Ne? Schön grün, ja, und vor allem ist es tatsächlich abwaschbar jetzt, also zumindest von außen, das ist mir auch gleich. Bitte nicht von innen waschen. Nee, von innen waschen wäre jetzt ein bisschen blöd, ja, also das heißt, alles gut, alles am Start, es kann weitergehen. Das kriegt dann jetzt die Tage noch einen neuen Karton außenrum, weil da sind gefühlt bestimmt an die 1,5 Kilo Klebeband außenrum. 1 Kilo davon ist von mir. Ja. Also da werde ich dann auch mal entsprechend noch was besorgen und dann kann das wieder losgehen. Ja, Christian. Du bist ja sehr umtriebig, muss ich ja feststellen, in deinem Leben. Ja, ja. Wie, soll nicht langweilig sein. Ne? Ja, wie kommt man dazu, dass man als Dirigent, ich glaube, das weiß eh jeder, dass du Dirigent bist, den Taktstock gegen einen Bogen tauscht? Bogen ist doch sonst was für Geiger eigentlich, oder? Oh. Fantastische Überleitung. Ja. Witzigerweise habe ich es vor ein paar Tagen habe ich in der Kirche gespielt mit Streichern und da hatte ich auch über den Bogen nachgedacht und meinen Bogen. Ja, nun, ich habe ihn ja nicht getauscht. Ich habe den Taktstock immer noch in der Hand und der Bogen ist dazu. Das ist einfach ja Ausgleich. Es ist eine neue Sportart, die mein Leben momentan sehr beherrscht. Hört sich pathetisch an, aber das ist so faszinierend. Ich bin da wirklich richtig intensiv eingestiegen. Ich habe eigentlich bis vor wenigen Jahren festgestellt, dass ich eigentlich immer nur in Anführungsstrichen Musik gemacht habe. Also ich habe auch sehr viel gespielt, hatte auch zu meinem Hauptjob noch eigentlich ein zweites Orchester, was auch nochmal ein Hauptjob war. Und eigentlich seit ich 15 bin und seit ich Oboe spiele, gab es immer noch irgendwas Zusätzliches zu machen. Also kein Hobby, was nicht Musik ist. Das ist alles schön, das habe ich alles genossen, aber irgendwann ist gut und dann stellt man mal fest, wenn man dann mal so ein Hobby macht wie Bogenschießen, was man auch im Großen und Ganzen zeitlich so selbstbestimmt machen kann, was ja für uns Musiker wichtig ist, weil ich kann mich nicht an irgendwelche Termine fesseln in irgendwelchen Vereinen. Das habe ich immer wieder probiert. Mit Bogenschießen geht's jetzt. Und das ist so ein toller Ausgleich und wirklich eine Möglichkeit, abzuschalten, den Kopf, also auch die Musik. Ihr macht ja auch Musik, also in eurem Kopf dödelt ja bestimmt auch immer wieder mal Musik. Das ist das Schlimme, oder? Ja. Ist doch so, ne? Also meine Frau sagt auch immer, ich wäre nervös, weil ich immer mit Fingern rumfuchtel. Genau. Und da laufen aber Oboengriffe ab. Also da spiele ich ein Mozart-Konzert oder irgendwas. Das ist also nicht irgendwie zusammenhangslos, sondern es tut sich immer was. Und da muss irgendwann mal Ruhe sein in diesem Oberstübchen. Und die Bogenschießen, da gelingt es jetzt wirklich, dass man einfach mal die Musik auch mal ausschalten kann, so schön sie ist. Cool. Ja. Ich habe ja, wenn das mir so laut im Kopf wird, habe ich ja so ein Hashtag auf Twitter und dann haue ich das Ding einfach raus und hoffe, dass es dann irgendwann besser wird. Aber mich verfolgt jetzt schon wieder seit Tagen dieser Ohrwurm von Oscar aus der Tonne mit dem Song Ich mag Müll. Und dann ist das gerade vorbei, dann betrittst du das Kinderzimmer deines jüngsten Sohnes und denkst, oh, ich mag Müll. Ja, so geht das in einer Tour. Vielleicht soll ich auch mal mit Bogenschießen anfangen. Oder Geocachen, weil hier in der Nähe, also im Oberallgäu, gibt es einen Geocache, der heißt Oscar. Da geht es genau um dieses Viech. Und da ist mitten im Wald eine richtige große Blechmülltonne mit Kette am Baum gebunden. Super. Und irgendwie noch mit Schlössern oder irgendeiner Technik, also dass man das eben nur als Geocacher, wenn man da einen gewissen Geheimcode rausgefunden hat, dass man das dann aufmachen kann. Und da hockt der dann lebensecht auch drin, dieser der Oscar. Das ist super gut. Hammerteil, also Wahnsinn, ja. Super gut. Ja, das Geocachen ist so deine zweite Leidenschaft, oder? Ja, ne, das war so das, sagen wir mal, das erste Hobby außerhalb der Musik, was ich vor ein paar Jahren angefangen habe. Und auch beim Geocachen ist ja auch so, dass man eben das dann machen kann, wann man möchte und vor allem auch, wo man möchte. Ich bin ja viel unterwegs und hier Konzert und da Konzert und dort und dann gibt's auch immer wieder mal ein Stündchen oder zwei Zeit und da freue ich mich dann als Geocacher, mir die Beine vertreten zu können. Da kannst du jetzt nicht Bogenschießen zwischendrin, aber das Bogenschießen kam eben letztes Jahr, Anfang letzten Jahres dazu und das ist, würde ich jetzt schon als Hobby Nummer eins bezeichnen, aber das Geocachen nimmt mir ja auch keiner weg. Das mache ich auch so, wie es mir gerade passt. Ja, das finde ich klasse und vor allem, was mich auch so da fasziniert, dass du jetzt nicht nur sagst, okay, ich mache jetzt einfach nur Bogenschießen, sondern du klemmst dich da ja richtig rein. Also wer deine Podcasts verfolgt, jetzt gerade den Umwomukum, sag ich mal, du hast einen Trainerschein gemacht oder einen, wie heißt es? Vereinsübungsleiter ist die erste Stufe. Ja, genau. Heißt es noch nicht Trainer, also Trainer ist dann die nächste Stufe, Trainer C, Trainer B, ja. Trainer A. Also da sind wir dann schon im Bereich Nationalmannschaft und olympisches Bogenschießen. Aber ich habe jetzt mal den Vereinsübungsleiter gemacht und da lernt man schon eine ganze Menge eben, wie man solche Trainings gestaltet und über die Technik und vor allem aber auch übers Psychologische, wie man mit den Leuten umgeht, ob das jetzt Kinder und Jugendliche sind oder Erwachsene. Und das macht mir einfach total Spaß. Ist ja auch so ähnlich wie Musik, also wie als Dirigent bist du ja so eine Art Trainer und Lehrer vorne dran. Oder wenn man Musikunterricht gibt, ist das ähnlich. Und da ich da jetzt einfach zurückschraube, hat es mich doch wieder gejuckt, da auch wieder an die Anleitung zu gehen. Das liegt mir anscheinend. Ja, und du verbindest das auch mit einer zweiten Leidenschaft, die du hast, und zwar mit dem Dauercampen. Das finde ich auch klasse, wie das bei dir so alles so zusammengreift irgendwie. Ja. Also, dass du da, so wie ich es gehört habe, deinen Wohnwagen auf einem Campingplatz hast und ja quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, da das initiiert hast, dass es da jetzt auch die Möglichkeit gibt, Bogenschießen zu machen auf dem Campingplatz, gell? Genau, auf unserem Campingplatz gibt es ja auch ein gewisses Animationsangebot. Das ist vielleicht jetzt nicht in diesen Dimensionen, wie das in den südlichen Camping-Hochburgen ist. Aber trotzdem, man bemüht sich hier auch, die Leute mit diversen Dingen zu unterhalten, ob man da jetzt eine geführte Moor- oder Kräuterwanderung macht oder für die Kinder Märchen vorlesen, basteln, lauter so Sachen. Und meine Frau macht ja auch Bogenschießen und haben wir gesagt, sind wir hin zu den Campingplatzleuten, zu den Besitzern, wollt ihr nicht Bogenschießen haben? Das wird ja auf anderen Campingplätzen auch angeboten, meistens auch mehr recht als schlecht. Wir hatten da in Spanien ein ganz übles Erlebnis, kann ich gleich erzählen. Ja, da waren die begeistert, haben uns eine Scheibe gekauft und uns einen Platz in einer Halle zugewiesen, weil draußen haben wir keinen Platz gefunden. Es sind einfach so viele Leute unterwegs, da kannst du ja nirgendwo sicher schießen. Aber wir haben eine Halle mit 18 Metern. Das reicht völlig für Anfänger und für Touristen, die das mal ausprobieren wollen. Ja, und da sind wir jetzt eingestiegen, haben es in den Pfingstferien zweimal die Woche angeboten. Jetzt die Sommerferien in Bayern beginnen ja erst später, aber ich war gerade eben noch vor unserer Aufnahme auf dem Campingplatz und da sind ja auch schon Sommertouristen mittlerweile da. Also da geht's bald wieder los. Ja, die ersten sind schon in den Sommerferien. Ich weiß nicht, Nordrhein-Westfalen, Frank, das müsstest du wissen, oder? Wir haben erst in 14 Tagen. Erst in 14 Tagen. Ah, okay. Genau. Deutsche Bundesländer haben. Ja, irgendwer ist ganz früh. Ich weiß aber jetzt auch nicht wer. Niedersachsen. Niedersachsen lesen wir gerade, ja. Ich weiß nicht, wie weit man hier in diesem Chat ist ja auch schon wieder Aktivität. Ich finde das ja, ich mache sowas ja nicht so oft, aber in anderen Podcasts hört man immer, der Nachtzug hat gesagt. Ja. In dem Fall hat der Nachtzug bis jetzt nur gesagt, betreten verboten, auf diesem Platz patrouillieren Bogenschützen. Angespitzt hat der Taktstock als Pfeil. Ja. Ja. Lower Saxony. Na gut, also ja, toll. Toll, dass man das mitlesen kann. Oh Gott, ich habe den ersten Geiger erschossen. Ja. Oh. Grillzombie schießt auf fiese Dirigenten. Nee, klasse. Ja, wo waren wir hängen geblieben? Ja, eben auf dem, auf dem Campingplatz. Da machen wir das eben auch so lockere Geschichte, eine Stunde lang. Macht total Spaß und die Leute, es ist einfach schön, wenn die Leute eine Freude dran haben und wenn dann der Pfeil da rausgeht, das ist ja dann so doch ein ganz tolles und besonderes Gefühl und wenn er dann vielleicht auch noch irgendwo auf der Scheibe ankommt, dann noch besser, ne? Ja. Ja, das ist ja klar. Ja, nicht um Sport und immer da ins Gold zu treffen, sondern wenn der Pfeil irgendwo auf der Scheibe ankommt, dann macht es auch so ein ganz besonders schönes Flop-Geräusch. Sonst, wenn er im Wald oder auf dem Holz landet, dann ist es irgendwie Bang. Ja, wenn er auf der Scheibe landet oder auf dem Tier, also auf dem Gummitier, ne, dann Ja. Gummitiere habt ihr auch, gell? Ihr schießt ja auch dieses 3D, heißt das 3D-Bogenschießen oder wie heißt das? 3D-Bogenschießen heißt es, ja. Weil eben, ja, früher hat man Zielscheiben gehabt, die ganz normalen runden Zielscheiben. Da hat man irgendwann so Poster von irgendwelchen Wildschweinen oder Bären oder sonst was drauf gemacht, statt eine Zielscheibe. Und irgendwann ist man drauf gekommen, das ist aber auch langweilig. Wir modellieren jetzt mal ein richtiges Tier. Da hat man Versuche gemacht mit diversen Gummi und was weiß ich, Hartschaummaterialien, sodass eben so ein Pfeil ganz gut da drin steckt. Und da hat man also jetzt die 3D-Tiere und das ist eine richtige Hype geworden. Es gibt Turniere, 3D-Turniere. Darf man Werbung machen, ne? Klar, heute ja, sicher. Rausgekommen, eine Beschreibung eines 3D-Turniers von der ersten Idee bis zum Teilnehmer und ja, genau, da haben wir das alles besprochen, wie das mit den Tieren ist und das ist das, was meine Frau und ich oder wir in unserem Verein hauptsächlich machen, ist 3D-Schießen. Ohne Visier, sondern wirklich nur mit einem Langbogen, also längeres Stück Holz sozusagen. Nichts Technisches, keine technischen Hilfen dran und zielen. Also wir waren heute früh Bogenschießen, wir zwei. Und dann haben wir gesagt, wirklich Konzentration, nicht quatschen, nicht trainieren, nicht verbessern und am besten auch nicht gucken. Hat meine Frau gesagt, dreh dich um. Und ich habe also nicht geguckt, wie sie schießt, sondern nur gehört. Und das ist auch irgendwie toll. Du hörst, wie die Seele sich spannt und dann zack, geht der Pfeil raus. Und wenn dann hinten bock, dann weißt du, oh, Treffer. Oder dann war es ins Gebüsch. Ja, du hast eben kurz gesagt, in Spanien hattet ihr ein Erlebnis, was nicht so positiv war. Damit magst du das noch erzählen. Letztes Jahr Pfingstferien war ich in Spanien und ich hatte fast keine Zeit, weil ich ja nur Audio-Ansichtskarten geschickt habe. Das war dieser Urlaub. Ah, okay. Mit dem mit der speziellen Ansichtskarte auch da mit Musik da für euch. Genau, da waren wir auch Nutznießer, ja. Genau. Und da war dann eben auch auf diesem Animationsprogramm Bogenschießen gestanden. Dann haben wir an der Rezeption gefragt. Die haben dann gesagt, nö, das wäre nur für Kinder, so mit Saugnapf. Aber ich konnte das nicht ganz glauben. Das sah eigentlich eher aus für, stand auch drauf für Ältere. Also ich hab gesagt, komm, wir gehen mal hin. Also wir hatten unsere Bögen nicht dabei. Sind da hin und da kamen halt dann zwei so junge Animateure, halt so, das sind halt immer so Sportstudenten, die halt dann alles machen, von der Abenddisco bis zum Theaterspielen und Wassergymnastik. Da kamen die da mit den Bögen an, haben die aufgebaut, das sind sogenannte Takedown-Recurve-Bögen, die also aus einem Griffstück und zwei so Wurfarmen bestehen, haben die Dinger herangeschraubt und dann versucht, die Sehne aufzuspannen, und da haben sie also beim Sehne aufspannen das auch schon so falsch gemacht, dass der erste Bogen komplett zerbrochen ist, was sehr ungewöhnlich ist, aber da hat es uns also schon einen Stich gegeben, und dann war das ausgerechnet der Linkshänderbogen, weil meine Frau ist Linkshänder, und den Linkshänderbogen haben die dann gleich mal kaputt gemacht. Da konnte sie also nicht mitschießen, hat man nur Rechtshänderbogen. Und sorry, ich muss lachen, also das mit dem Chat, ich glaube, ich muss weggucken, wenn die Frau mit der so, lies ruhig vor. Wahnsinn. Toll, ja. Ja, und dann, zeigen die das einem da, das Bogenschießen, natürlich auch alles völlig falsch, so von wegen ein Auge zukneifen, wie beim Pistole-Schießen, ist beim Bogenschießen nicht richtig, beide Augen. War egal, waren Fails, aber es waren eben schon richtige Bögen mit richtigen Pfeilspitzen. Und dann habe ich da eine Stunde geschossen. Und da dachte ich, also Leute, ganz so, ja klar, das sind ja keine Bogenschützen, das sind halt Animateure, denen hat einer mal 5 Minuten irgendwas gezeigt, das kann es nicht sein. Ne? Ja. Und ja, jetzt mache ich das halt am Campingplatz, und ich muss dann eher gebremst werden, dass ich dann nicht zu viele schlaue Sachen anbringe, das ist dann auch wieder zu viel. Man muss halt versuchen, so in einer Stunde einigermaßen das so hinkriegen, dass die Leute erstens sicher schießen, also dass sie sich selbst auch nicht verletzen. Wenn die da alles richtig machen, passiert das auch nicht. Mhm. Aber du kannst dir schon mal die Sehne an den Arm schnalzen oder irgend sowas oder an die Nase, wenn der Kopf nicht richtig ist. Das muss ja nicht sein. Das macht dann wirklich Aua. Ne? Ja. Ja? Ich kläre das kurz auf, warum es hier Gelächter gab wegen dem Chat. Der Nachtzug schreibt nämlich, wenn die Frau mit der Waffe in der Hand sagt, dreh dich um, das braucht schon Vertrauen. Ja. Also ganz ehrlich, also wie soll ich sagen, es gibt keinen Grund zu zweifeln hier bei uns. Ja. Aber als ich dann so da stand, dachte ich, also wenn da jetzt der Pfeil durch dich durchgeht, dann hat es seinen Grund, und dann war es das. Na, echt, der Gedanke kam mir wirklich, ich weiß auch nicht warum. Das ist so verrückt, du stehst da andersrum. Kriegst du unter Umständen aber zumindest eine Titelseite mit. Ja, von der ich dann nicht mehr viel mitkriege. Ja. Nee, aber das muss man sagen, die Dinger sind ja wirklich letztendlich, es ist eine Waffe, das stimmt eigentlich. Ne? Weil vom Gesetz her ist es ein Sportgerät, aber es ist letztlich eine Waffe, mit der du Mensch oder Tier verletzen und auch töten kannst, obwohl die Spitzen, ja, sie sind spitz, es sind halt keine Spitzen, die dazu geeignet sind, ein Lebewesen auf jeden Fall um die Ecke zu bringen. Da hätte man dann diese sogenannten Jagdspitzen, die in Deutschland komplett verboten sind, also auch auf einem Parcours. Nur aus Spaß darfst du solche Jagdspitzen, die haben dann so drei so messerscharfe Klingen dran, und die machen wirklich alles hin, was sie treffen. Aber wir haben so Zinkspitzen, die eben so, ja, wie so ähnlich wie so eine Pistolenkugel aussehen, und die müssen halt eben in diesen Schaumstoff reingehen von der Zielscheibe oder von dem Gummitier. Ja. Und ich habe 3D-Spitzen, die sind tatsächlich vorne noch spitzer, also richtig pieksig, und gehen dann wie so ein Kegel auf, damit die eben in dieses Tier gut reingehen, in dieses Gummitier, ohne das allzu sehr kaputt zu machen, weil sonst, die Dinger sind ja teuer. Ne? Ja. Die sind also speziell dafür gemacht, und wenn du damit getroffen wirst, dann kann es auch ganz schlimm ausgehen. Gott sei Dank passiert eigentlich nie was. Ich mach's ja noch nicht so lange, aber habe auch von anderen gehört, Bogenschützen sind einfach verantwortliche Leute, sie wissen, was sie da in der Hand haben. Mhm. Und lieber dreimal geguckt, und wenn irgendwas zweifelhaft ist, wieder auslassen, Pfeil zurück in den Köcher, da gibt's also kein Vertun. Wer sich da nicht dran hält, ist auch raus, also auch bei uns auf dem Parcours. Ja. Das ist ganz wichtig, und das wird aber, ich habe noch bisher noch nicht, auch nur im leisesten Zweifel, irgendwas gesehen, wo jemand sich so vielleicht ein bisschen nicht an das hält. Nein, die halten sich alle hundertprozentig an das. Ja, ja, also ich weiß nur, während geschossen wird, hat niemand was zwischen der Linie, wo geschossen wird, und den Zielscheiben zu suchen auf der Fläche. Da ist absolutes Verbot, durchzulaufen in der Zeit, gell? Auch man wartet, bis alle geschossen haben, immer seine Pfeile holt oder so. Das ja, habe ich also so in Erinnerung. Also, betrifft. Aber jetzt, es könnte ja auch sein, dass da jetzt im Wald von irgendwoher ein Spaziergänger, ein Wanderer kommt. Ja, gut. Das ist ja auch nicht verboten. Den Wald betreten darf jeder. Wir haben also kein abgeschlossenes Gebiet. Das ist alles immer öffentlich und es ist Sache des Schützens, wirklich zu gucken, ist alles frei, ist nicht irgendwo in Pfeilrichtung oder auch in der Verlängerung, wenn du ja das Ziel nicht triffst, sagen wir mal, über die Zielscheibe gnadenlos drüber schießt. Auch das musst du bedenken, wo könnte der hingehen? Ist da jemand? Sehe ich da was? Oder ist da irgendwas zweifelhaft? Raschelt da was? Dann bleibt der Pfeil im Köcher. 100%. Ja, genau. By the way, gibt es irgendwelche Neuigkeiten vom Spiel Dänemark gegen Kroatien? Ich habe hier nichts gehört. Gucken wir mal, ob mein Dings da gemacht hat. Nee. Nope. Wie ist denn das bei euch hier mit Getränken? Gritzomis? Ja. Nope. Darf man hier schon was trinken? Aber freilich, natürlich. Was hast du denn? Was magst du denn? Ah, was mit Bügelverschluss. Oh. Plöpp heißt es immer im Twitter, habe ich gelernt. Plöpp. Ja, es hat Plöpp gemacht. Ich habe extra für euch Plöpp rausgesucht. Allgäuer Büble Hell. Das ist mein Hausbier momentan. Ja. Oh, sehr schön. Ist bekannt. Ja. Sehr lecker. Ich trinke das Augustiner nicht so oft, aber jetzt vor ein paar Tagen habe ich tatsächlich beim Klaus mal Augustiner getrunken und ja, es schmeckt gut. Ja. Ich bin halt nur nicht der Massenmensch. In München laufen sie alle irgendwie mit dem Bier rum und das ist vielleicht der Grund, warum ich es eigentlich nicht so oft trinke. Aber es schmeckt tatsächlich gut. Es hat seine Berechtigung. Ihr könnt es weiter trinken. Das ist gut. Ich habe auch gerade eine neue Kiste gekauft. Ja, ich auch. Sonst hätte ich die jetzt an die Straße gestellt. Dann ist sie nämlich aber, dann ist die gleich. Kommt auch jetzt selber raus, Klaus. Ja, genau. So oder also, so. Ich sag mal Prost, ich muss jetzt erstmal schlucken. Ja, genau. Prost zusammen. Also auch an den Chat und ja, an die Nachhörer. Jetzt wäre der Moment. Ist natürlich blöd, wenn das jetzt einer zum Frühstück hört oder so. Na gut, ist nicht. Ja, soll jetzt nicht mein Problem sein. Ja. Kaffee an der Seite, Bier raus und dem Chef sagen, ist heute nicht so. Man muss auch mal hart zu sich selber sein. Genau. Ich bin ja mal gespannt, was die in 500 Jahren so trinken. Ne? Das ist ja, kennt das mit den 500 Jahren vom Sendergarten. Der sagt ja, man kann uns in 500 Jahren noch hören. Was denken die? Ach dann? So. Ja. Wobei mir aufgefallen ist, dass ich gar nicht genug Geld habe, um 500 Jahre lang meinen Server zu bezahlen. Wahrscheinlich nicht. Was ist denn dann? Archive.org. Ja, ich würde mal gern von Martin wissen, wie er das macht, wie sein Sendegarten 500 Jahre lang im Internet präsent sein kann. Vor allen Dingen, wie er das nachhalten will, wäre auch interessant. Ja, ja. Bitte um Aufklärung. Ja, das muss man dann irgendwie im Testament irgendwie festhalten, oder? Dass da weiter geschaut wird dann, oder? Ja. Für die und im ewigen Leben nachbesprechen. Ich Chef, hören die eigentlich meinen Podcast noch? Sehr schön. Ja, das Thema Musik bestimmt dein Leben natürlich auch größtenteils, weil du bist wirklich einer von den Menschen, die ihr Geld damit verdienen, richtig, gell? Das ist heißt, so, wir sind ja, Frank und ich sind ja mehr so hier die Hobby-Mucker letztendlich. Das heißt, ihr verdient mehr als ich. Ja, aber wir kriegen nichts. Wir kriegen nichts, das ist ja genau. Danke, Frank. Oh. Was habe ich auch noch rumliegen da? Ja. Habt ihr, das war schon mal Thema, oder? Live im Backhauscast Musik machen, remote? Ja, das ist immer noch so eins, was so rumwabert, aber wir haben Probleme mit den Latenzen. Da müsste man dann hintereinander spielen. Also hier steht Latenz 5 Millisekunden. Das ist weitaus besser, als was bei uns im Orchester manchmal stattfindet. Oh! Das ist auch so. Ja, großartig. Also, mit euch nehme ich es allemal dann auf. Ja. Ja, das ist ein schöner Spruch. Sag mal, sind wir hier im Teamspeak oder was? Sehr oh, schön. Klasse. Das ist der, also der Schlagzeugerwitz, der Orchester-Schlagzeugerwitz. 10. Stockwerk. Beide Orchesterschlagzeuger stehen oben an der Kante. Beide springen zur gleichen Zeit selbstmörderisch in die Tiefe. Was passiert unten? Badum. Bum, bum. Ja. Ja. Sehr schön, ja. Ja, gut. Schluss mit Musikerwitzen. Wie heißen genau. die Tüten? Also okay. Okay. Wie heißen die Typen, die mit den Musikern immer abhängen? Ja? Genau. Schlagzeuger. Ja, dankeschön. Apropos schön. Schlagzeuger, also ein sehr begabter Schlagzeuger hat uns alle für komplett verrückt erklärt. Denn am Dienstag, wie du Klaus ja schon erzählt hast, ich war, vormittags hatte ich Probe, nachmittags war ich Bogenschießen mit einem meiner Söhne, unserer Drittgeborener, der mittlerweile auch schon 25 Jahre alt ist und der sehr genial Schlagzeug spielt, Progressive Rock und solche Sachen. Schön. Und ich habe ihn damit nach München genommen und dann sagt er, wo musst denn du jetzt noch hin? Sag ich, fahr jetzt noch nach Geretsried. Was willst du in Geretsried? Sag ich, ja, ich fahre zu einem Bekannten, der Podcast macht und bring ihm da diese Kiste. Was ist denn da drin in der Kiste? Sag ich, da ist ein, ich traue mich es nicht zu sagen. Und ich, pass auf, das hat mal einer gekauft, ein Podcaster vor 1,5 Jahren und dann weitergeschickt und dann schickt es der zum nächsten und dann wird ausgelost. Das ist jetzt also das Wanderwaffeleisen. Und dann hat er also die Hände aufs Gesicht und sagt, ihr seid so bescheuert. Und recht hat er. Ja, ja, aber macht Spaß. Ich habe ja nichts Kleines zu tun. Ich fahre jetzt nach Geretsried und bringe ihnen das Wanderwaffeleisen. Okay. Was noch alles. Ja. Ja, ja Schlagzeuger, ja. Er hat ja vom Prinzip her recht, dass es schon eine ziemlich komische Idee ist. Aber da sind wir nämlich gleich beim Thema. Es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die sich bewerben und das gerne haben möchten. Und ich denke mal, jetzt, wo es gerade frisch sauber ist, ist ja quasi umso schöner. Und Frank, du hast gesagt, du möchtest gerne einen von diesen Bewerbungstweets mal vorlesen. Ja. Und ich denke auch, ja, er hat es verdient wieder mal. Absolut. Oder sie hat es verdient, sie muss man sagen, verdient. Eigentlich an der Stelle. Sie hat übrigens heute ihre Tassen ausgelost, gewonnen hat eine Petra. Oh. Da wir hier keine Petra sind, kriegen wir diese Tasse also nicht. Na, ich kann auch mit dem Foto leben. Ja. Also es geht um die Uli vom Uliversum, die bewirbt sich wie folgt. Die Eifelsommer sind immer sehr schön, das sollte es doch auch mal sehen. Zumal man gerade leise munkelt, dass es nun wieder strahlend funkelt. Und so ein paar Waffeln zum Kaffee versüßen das Bad am Baggersee. Also, Waffeleisen, mach dich bereit, hierher zu reisen. Ja, das ist doch grandios. Ist toll, die Uli grandios. Wenn das so weitergeht, können wir in der 50. Folge ein Gedichtband veröffentlichen. Ja, ich arbeite dran. Ja. Das Schöne ist, Twitter archiviert das alles. Ja. 500 Jahre lang. 500 Bestimmt. Jahre, genau. Wie gesagt, wir fragen deinen Chef, was ist mit unserem Podcast? Ja. Ich habe gerade das Wanderwaffeleisen gewonnen. Nee, ja. Ich habe die Folge noch nicht gehört. Hat die Uli jetzt ihre Tasse verlost, weil sie jetzt die entsprechende Hörerzahl erreicht hat? Nee, das hat sie nicht erreicht. Und also sie hat so eine 3 Minuten irgendwas Kurzfolge heute rausgehauen, ja. Wo sie gesagt hat, so, die Tasse muss jetzt raus. Ich mag auch jetzt nicht hier um Hörer betteln. Von daher habe ich jetzt Bock, dazu verlosen. Mehr verrate ich an der Stelle mal nicht, weil das Losverfahren, das sie da ausgewählt hat, das ist wirklich grandios. Das müsst ihr euch mal dann selber bei ihr anhören. Sie hat auch ein Video dazu gedreht. Das ist wirklich spitzenmäßig. Mhm. Ja, bin schon gespannt. Hör und das, Betteln um Hörer für die Uli, das übernehme ich sehr gerne an der Stelle. Das machen wir, ne? Ja, genau. Das können wir gerne. Also da breche ich doch eine Lanze hier. Das sollte doch möglich sein. Also wir hören ja sowieso, wir können nichts mehr machen. Wir sind ja schon Downloader, von daher bringt es ja nichts. Aber ich könnte noch einen vierten Podcatcher installieren auf meinem Handy. Ja! Ich brauche noch irgendwo ein Device. Ja, irgendwo liegt noch eins rum. Nein, das Universum auf jeden Fall gerne anhören. Ich werde es in diese, gerne wie immer in diese Shownotes, wie es heißt, irgendwo auf jeden Fall mit rein basteln. Da müsst ihr nur drücken und fertig und dann geht das los. Ja, prima. Gut, dann würde ich vorschlagen, werde ich doch mal hier in loser Reihenfolge die aktuellen Kandidaten mal vorlesen, die sich beworben haben an dieser Stelle. Und fange an mit der Nummer 1, das ist die feine Frau Steffi und ihr Krümelkind ist dabei. Auf der 2 haben wir den Planet Kai. Auf der 3 die Uli vom Universum. Dann die dritte Macht, das ist ein neuer Podcast, der kommt aus dem Hause Popschutz-Podcast beziehungsweise Podcast Imperium. Ich weiß noch gar nicht, ob die da schon würdevoll aufgenommen worden sind oder nicht. Da geht's um Perry Rhodan, wenn ich das richtig weiß. Das wird da besprochen. Dann haben wir den Gerard von Gerards Welt, den Grillzombie wieder. Wir haben dabei Daniela und Christoph vom ESC-Schnack. Schöne Grüße in den Norden an der Stelle. Die Gerichteküche bewirbt sich wieder. Da an der Stelle auf jeden Fall einen ganz herzlichen Glückwunsch nochmal und alles Gute zum Nachwuchs, lieber Urbi. Das ist eine tolle Sache. Und Peter Gorbatz hat sich beworben wieder und auch der Arne ist wieder dabei. Und wer jetzt mitgezählt hat, der wird feststellen, es sind genau 10 Leute, die sich beworben haben. Genau, und das heißt, unsere Losfee, Frank, darf heute wieder mal mit unserem Glücksrad hantieren. Jetzt weiß ich gar nicht, haben wir heute ein Kamerakind oder ist das auch im Urlaub? Nein, ja, das Der liebe gute Nett ist auf Klassenfahrt gefahren. Ich hatte völlig übersehen, dass die heute Abend schon Richtung Italien fahren. Wunderschön. Nicht mit dem Nachtzug, sondern mit dem Nachtbus. Okay. Italien soll ja schön sein um die Jahreszeit. Ja, ich glaube auch. Das wird bestimmt nett. Und ja, es heißt so schön, Eltern haften für ihre Kinder. Also bin ich jetzt Kamerakind und Losfee in einem. Oh, das kriegst du motorisch geregelt. Es geht nichts über gute Hilfsmittel an der Stelle, die das Heben und Stützen unterstützen. Also. Na, dann hau mal rein. Stative und ähnliches. Ja, okay. Jetzt muss ich hier eben auf die Record-Taste drücken. So, die Aufnahme läuft, also das Video, die andere Aufnahme läuft ja schon länger. Hoffentlich. Sie können sich davon überzeugen, dass also das Losgerät auf die 1 eingestellt ist, so wie wir das immer handhaben im Backhauscast. Und jetzt drehe ich am Glücksrad. Achtung. Es steht eine Zahl fest und es ist die Numero 6. Die Numero 6. Ich weiß es das nicht. Das ist der Grillzombie. Ah, okay. Zur Grillzeit. Ja, das ist ja was. Der Grillzombie hat gewonnen. Mensch, der war jetzt schon so oft dabei. Das freut mich. Ja. Der hat sich ja schon auch mich. Gleich, ja. Ich weiß auch nicht, wie lange schon beworben. Das geschieht ihm recht. Er schreibt gerade im Chat, ich habe noch nie was gewonnen. Ja! Ja. Bravo. Mach mal das Mikrofon an und sag, yay! Komm. Yay, ich hab gewonnen. Yay! Yay! Sehr schön. Ja, dann schicken wir das Waffeleisen doch gerne an den Grillzombie. Ja, und du weißt, die Einladung steht, uns dann hier zu besuchen bei der nächsten Runde, wenn wir dann uns irgendwann Ende Juli ist das dann wahrscheinlich wieder treffen. Sehr, sehr cool. Ja. Das ist ja, doch das schön. Ist, glaube ich, auch, ist, glaub ich, auch ein Geocaching-Kollege, oder? Christian? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich denke schon. Oder? Ja, ja, ja. Ja, ja. Er schreibt ja. Ja, er schreibt ja. Ja. Also, da, ehrlich. Kleiner Tipp, da liegen mehrere Travelbugs drin. Ich habe das leider übersehen. Hab sie dann später. Ach, gelockt. Musiker und Bogenschütze ja. Hoffentlich auch. Genau. Und Musiker ja. Ist er auch. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster, aber ich meine zu wissen, er hat das Intro für Giras Welt gemacht, wenn ich das richtig weiß. Mal gucken, ob ich das auch ehrlich? Bestätigt kriege hier im. Jupp, stimmt. Ah, wie also, geil. Ja. Also, das ist also, ja, das passt auf jeden Fall prima rein. Da freue ich mich. Sehr großartig. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Das ist ja, sehr schön. Ja. Ja, das frisch gereinigte Welche. Ja, das frisch gereinigte Welche gibt es dann. Genau. Ja, Adresse musst du mir dann zukommen lassen, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Das mit sehr, dem Frischreinigen hat natürlich einen Nachteil für ihn jetzt vor allem, weil wenn es wieder irgendwie, dann weiß man, wer es war. Ja, ja, die Messlatte liegt jetzt relativ hoch. Ja, auf jeden wird Fall. Ja da drauf grillen, da werden Steaks dazwischen geklatscht und ja. Toll. Pommes auch, ja. Hab ich jetzt. Gab's auch einen schönen. Ja, stimmt. Ja, gab's einen schönen Tweet auch. Ja, ja, mit diesen. So gemacht, ja. Alte Pommes in das Waffeleisen und dann werden sie bei einer gewissen Kette als ja. Gitterkartoffeln verkauft. Ja, ja, sehr, sehr schön. Ich habe viel Zeit auf der Homepage verbracht von dieser amerikanischen Kette, die da leckere Sachen offensichtlich auch liefert, aber Gerrits Ried kannten die nicht. Das war komisch. Naja, gut. Ja, da gibt es noch kein Uber. Ja, wird sich wohl nicht ändern lassen. Ja, wir erfahren gerade aus dem Chat, das wird dann mit einem Hochdruckreiniger der Marke gereinigt. Ja. Ja, heute ist ja werbefreier Podcast. Ich darf so. Zum Beispiel auch nicht sagen, die Moderne. Ach so, ja, das stimmt, ja, das heute ist ja werbefrei, genau. Gut, ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen, das ist jetzt macht man eigentlich oft nicht im Podcast, aber ich bräuchte mal kurz 5 Minuten Pause, weil hier bei mir vor der Haustür irgendwie irgendwas komisch ist. Ich bin dann alles gleich wieder klar. Da. Mach das und ich frage den Frank über Klaus aus. Genau, und ja. Ihr könnt euch ja derweil mal weiter unterhalten, ich bin gleich wieder da. Ja klar, warum nicht? Herrlich. Frank, wie geht's der Musik? Jetzt hat er mich so ausgefragt. Weil irgendwas vor der Haustür komisch ist, klingt ja für mich jetzt nach sein per WhatsApp gerufener Getränkelieferant ist vor der Haustür und rappelt da mit einer Kiste Bier. Ja. So, was wolltest du wissen zum wie's Thema? Wie es bei dir mit der Musik gerade geht. Bei mir mit der Musik, ja. Ja, das ist ein bisschen ein Jammertal. Wenig das, Zeit gerade, oder? Also, nee, von der Zeit hätte ich ja. Jede Menge. Okay. Nur die Chemo, die macht so eine ganz blöde Nebenwirkung, das nennt sich Neuropathien. Das ja. Heißt, dass die Nervenendungen gerade in den Fingern da betroffen sind. Mhm. Und jeder Griff auf die Gitarre oder so, das ist mit Schmerzen verbunden. Deswegen. Lass ich den Quatsch dann einfach. Ich habe mal ein bisschen Trommeln probiert, das ist aber auch nicht so schlau, weil ich kann die Stöcke nicht richtig festhalten. Aber ich sag mal, die gute Message ist ja, diese Woche gibt's das letzte Mal Chemo und dann wächst sich das wieder aus und dann kann ja. Ich in Kürze wieder rumklampfen und trommeln und Klavier spielen und bassen und was ich so sonst so tue. Genau, alles wird gut. Das machst du alles, oder? Aber Gitarre ist dein Haupt. Instrument. Ich hab mit 9 Jahren mit Gitarre angefangen. Das ja. War so mein erstes Instrument und so. Da habe ich in die Musik reingefunden und habe dann mit 12 Jahren parallel Klavier und Schlagzeug begonnen. Das war eine doofe Idee, weil Schlagzeug hat mir viel mehr Spaß gemacht wie Klavier. Und dann habe ich Klavier was arg schleifen lassen. Habe so den Quintenzirkel noch mitgenommen und ein bisschen Harmonielehre. Das fand ich auch spannend. Aber ich habe nie ins Notenlesen gefunden. Das hat mir immer gereicht, wenn mein Klavierlehrer mir das Stück einmal vorgespielt hatte, dann wusste ich, was ich zu tun hatte und dann habe ich nur versucht, den zu imitieren durch die Woche durch und dann habe ich dem das Stück wieder vorgespielt und er hat bis zu dem Punkt, wo ich mal das falsche Stück auf dem Klavier liegen hatte, ist er davon ausgegangen, dass ich das von den Noten ablesen, weil ich habe natürlich immer tapfer auf die Noten geguckt. Ja, und dann hat er mich irgendwann damit konfrontiert, dass das, was ich spiele, nicht das ist, was auf dem Liedblatt steht. Hat er mich dann gehabt. Ja, und dann irgendwann später, ach, das ist jetzt aber auch schon irgendwie vor ein paar Jahren, habe ich dann mir nochmal ein Bassinstrument geschnappt und habe gedacht, also das ist einfach so, weil ich hier in unserer kleinen Kirchengemeinde auch Musik mache, und da war dann akut der Bedarf an einem Bassisten, und da habe ich gesagt, ja gut, dann muss ich da mal ein bisschen üben, dann geht das schon irgendwie. Mhm. So wirklich schwer fand ich das jetzt, also wenn du von der Gitarre kommst, dann ging dann schon. Ja, so. Normalerweise bist du aber mit einer Band unterwegs, also genau. als Hobby sozusagen. Genau, also das haben wir als Familie gestartet, also mein Vater und der Klaus und ich. Da waren wir erst als Trio unterwegs. Ich weiß gar nicht, ich glaube in den 80ern oder in den frühen 90ern haben wir da gestartet mit der Band. Und die lebt immer noch, obwohl der Klaus jetzt halt nicht mehr dabei sein kann, weil räumlich geht das schlecht. Habe ich dann meinen Bruder Sam noch dabei, das ist der nächstjüngere Bruder, und noch einen Bassisten, der nicht zur Familie gehört. Und in der Band, in der Next Blues Generation, spielen wir dann auf Motorradfahrer-Events und im Gefängnis und ja, was sich so ergibt in dem Bereich. Nur nicht in Kirchens, weil das ist immer was kompliziert. Und der Sam wohnt also auch in eurer Gegend? Nee, der wohnt in Hamburg. Und, aber der kommt dann extra dann daher, wenn was ist, oder? Genau, der nutzt die Gelegenheit, um den Kontakt zur Familie zu halten. Wir haben so Probestunden ausgemacht von einmal im Monat. Also ist dann entweder Probe oder Konzert. Gut, wir spielen seit 20 Jahren im Wesentlichen die gleichen Lieder. Mhm. Da musst du ja beim Proben nur noch gucken, ob du das Lied noch erinnerst. Das ist, oder ob die Demenz das schon weggetragen hat. Ja, und ob eine Batterie in der Gitarre ist. Ja, genau. Da war's mit Batterien. Ich meine, das ist ja das Schöne am Schlagzeug. Du musst nicht auf Batterien achten, ne? Ja. Ist bei der Oboe auch so, aber. Ja, also Batterien gibt es mittlerweile jede Menge, wenn wir Konzerte haben, habe ich festgestellt. Jeder reicht mal eine. Die Kollegen haben jetzt auch immer eine dabei, vorsichtshalber. Wir haben doch jetzt ein Hautnah-Festival gehabt, da hat jeder seine ja. Batterie für dich rausgezogen. Ja, ja. Jeder wie geil. Dabei. Ja. So. Also. Ja, kurz zur Aufklärung. Also vor der Tür ist wieder alles in Ordnung, oder ist jemand mit der Schneefräse da gewesen? Oder? Nee, aber ein Nachbar, ich habe ja aus aktuellem Anlass so einen Container hier in der Einfahrt stehen. Ja. Und der wäre gern eine Matratze losgeworden, jetzt eben schnell. Ach, das kann man ja im Nachbarnkreis mal machen. Das, Im Austausch gegen was anderes, das in einem Container ist. Ja, genau. nimm mit, was du magst. Nee, ist ja klar, Es ist auch im Dorf halt so, wenn dann, ist ganz klar. Ja, dann haben wir das erledigt. Läuft genauso. Ja. Wenn der Nachbar Sperrmüll anmeldet, eigentlich reicht immer nur einer in der Straße für Sperrmüll anmelden. Der muss halt viel draufschreiben auf den Zettel. Genau. Naja, dafür trifft man sich dann später beim Grillen dann mal wieder nächste Woche. Das geht. Ja. Das, eine Hand wäscht den anderen Unterarm oder so. Ja. Wie lange bleibst du denn jetzt noch? Ja, bis ich fertig bin. Ja. Nee, das ist doch klasse. Ja, das ist doch super. Geht ja nicht anders. Ja. Wenn da kein Zugzwang entsteht, ist das super. Nö, im Moment nicht. Da freue ich mich aber. Ja, aber gut. Es ist entspannt, aber ich sehe halt auch zu, dass ich jetzt da vorwärts komme, jetzt hier mit dem. Ja. Macht ja auch nicht mehr wirklich Spaß, jetzt hier zu wohnen, wenn es so ausschaut, wie es ausschaut im Moment. Na. Das ist dann nicht so. Nicht so prickelnd. Nee, das nicht, aber es liegt halt unheimlich viel Brüll noch überall und das ist alles nicht so schön. Naja, gut, aber die Küche. Die Räume werden auch so. Ja, ja, die Küche ist noch einigermaßen intakt. Und das ist die Hauptsache. Ja, zumindest so, dass man Küchengeräte reinigen kann. Das erklärt. Da ist ein kleiner Tisch, da sind zwei Stühle, da stehen zwei Augustiner auf dem Tisch. Genau. Pizza gab's, aber die Podcast-Elektronik lief auf vollem Ding. Da war also, es lief Blabla, Podcast lief live, wie ich kam. Ja. Und dann auf dem Bildschirm war wieder noch irgendwas anderes zu sehen und steht da alles verkabelt, also da fehlt sich nichts. Ja, das bleibt auch bis zum Schluss. Ja. Das geht, also ist hier wie die Band bei Titanic, ne? Die geht ganz am Ende. Ja. Da sitzt du jetzt auch, oder, Klaus? Ja, ja, sicher. Das ist mein Plätzchen hier. Das ist ideal, weil wir sagen ja immer Küchentisch, also ja. Podcaste ich vom Küchentisch. Hab auch den Kühlschrank hier in greifbarer Nähe. Der Christian kennt das ja jetzt alles hier von den Örtlichkeiten her. Das geht alles mit einer Hand gut zu bedienen. Ja, ist wunderbar. Und ich habe auf jeden Fall auch noch ein kaltes Bier im Kühlschrank. Und ich glaube, wenn wir beim Thema Bier sind, dann sind wir fast auch schon jetzt beim Thema Quiz für heute, oder Frank? Ja, so sieht's aus. Also der Nett und ich, wir hatten die Idee, ich habe mal von meinen Arbeitskollegen so eine kleine Packung Geschenk gekriegt, auf der steht drauf, das Bierquiz. Mhm. 66 Fragen rund um den Gerstensaft. Und aus diesen 66 Fragen haben wir 12 extrahiert. Also, ich wollte schon gerade sagen, die nächsten Podcasts verschieben sich auf unbestimmte Zeit. Ja. Und, aber da der Quizmaster ja jetzt im Bus weilt, gilt auch hier, Eltern haften für ihre Kinder. Und so werde ich den Quiz einfach mal leiten. 12 Fragen rund ums Thema Bier. Oh. Ich stelle also die Frage, dann gibt es immer 3 Antwortmöglichkeiten, A, B und C. Oh, das ist schon mal gut. C, ne? Dann, schon mal gut. Dann fischt man nicht so ganz im Gerstensaft, im Trüben. Und genau, und ihr entscheidet euch dann jeweils für eine Antwortmöglichkeit. Ich werde die notieren und anschließend die richtige Antwort vorlesen. So wie also beim Thema Bier bin ich ja mehr so der Praktiker. Ja. Nicht der Theoretiker, aber gut. Da sind auch mitunter ganz praktische Fragen dabei. Ah, okay. Bin sehr gespannt. Ich habe einen Verbesserungsvorschlag. Kann man nicht einen Joker wenigstens nehmen? Und zwar, ich frage den Chat. Ja, gerne. Ja, gerne. Das gerne. Das ist gut. Sehr gerne. Einmal, ich frage den Chat. Na gut. Ja? Sehr gerne. Jeder hat einen Joker. Einen Joker. Genau. Den Chat-Joker. Den Chat-Joker. Genau. Ja, wird die Frage von beiden falsch geraten, fallen die Punkte natürlich an den Chat. Quizmaster. Ich werde wieder verlieren. Das hat so Tradition im Backhauscast. Ja, schauen wir mal. Aus der Nummer komme ich nicht raus, egal wie ich es anstelle. Ich habe schon alles versucht, glaubt mir. Gut, also, erste Frage. Frage Nummer 1. Die spannende Musik müsst ihr euch jetzt im Hinterkopf vorstellen. Ja. Warum starben bei den Cholera-Epidemien im Mittelalter Menschen, die Bier tranken, seltener an der Seuche? Hm. A. Weil das die Reichen waren, die insgesamt gesünder waren. B. Wegen der entzündungshemmenden Eigenschaften des Hopfens. C. Weil das Wasser im Bier abgekocht war. Frage verstanden? Oder soll ich ja. Ja. Okay, gut. Ich schwanke zwischen B und C. Ja, schwanken hat auch mit dir zu tun. Ja, schwanken ist auch immer so eine Sache. Ich sage mal C, weil das muss ja warm gemacht werden. Ich hatte spontan noch vor Verlesen der 3 Fragen die Version von B im Kopf und dann nehme ich das auch. Dass der Hopfen irgendwie da was tut? Ja, oh, okay. Ja, können wir die Frage auflösen. Sauberes Trinkwasser war vor allem in den Städten rar. Die Choleraerreger wurden beim Brauprozess durch das Erhitzen abgetötet. Damit ist richtig die Antwort C. Und der Klaus hat einen Punkt. Ich weiß gar nicht, ob der Hopfen entzündungshemmende Wirkung hat. Zu wünschen wäre es uns dann. Wollen nicht. Weil soll ich es mir mal über die Füße kippen? Haben wir schon einiges gewonnen. Frage Nummer 2. Warum wird Bier trotz der Erfindung des Glases auch heute oftmals noch in tönernen Maßkrügen ausgeschenkt? A. Tonkrüge bewahren die Temperatur des erfrischenden Getränkes länger. B. Das Bier sieht im Turnkrug dunkler und damit. Dänemark 2, Halbzeit. Ja. Sorry, das war jetzt meine Tante da, hier. Dafür ja, unterbrechen nix. Wir gerne. Das haben wir so ausgemacht. Zweite Halbzeit. Ah, okay. Also okay. Kein Tor gefallen. Jetzt haben wir nicht unterbrochen. Nochmal. Kein Problem. Also, die Frage war, warum wird das Bier trotz der Erfindung des Glases auch heute oftmals noch in tönernen Maßkrügen ausgeschenkt? A. Tonkrüge bewahren die Temperatur des erfrischenden Getränkes länger. B. Das Bier sieht im Tonkrug dunkler und damit hochwertiger aus. C. Die Wirte können beim Einschenken leichter betrügen. A. Ich sag ganz klar A. Das mit der Temperatur, das hat mich ehrlich gesagt auch zuerst im Kopf. Ja, du darfst das, ja auch A sagen, das ist das ja kein Problem. Das mit dem Dunklen und das Scheißen, das ist eher jetzt andersrum. Jetzt darf man ja nicht mehr Tonkrüge nehmen, weil man nicht sieht, wie viel drin ist, beziehungsweise, also wir haben ja hier, jetzt schweife ich ab, ich sage ne? A. Also ich sage auch A, aber Tonkrüge ist ganz, ganz schwierig. Datenschutzgrundverordnung und so ein Zeug. Tonkrüge. Wenn der Name draufsteht. Also wir haben ja hier ein Kloster Irsee und die haben jetzt da, die müssen das Bier erst in den Glaskrug eingießen und schütten es dann rüber in den Steinkrug, damit du vorher gesehen hast, dass die richtige Bier ist. Das ist alles so bescheuert heutzutage. Da kann echt man kein echt Witz. Nicht mehr helfen. Ne? Ja. Gut, also die Antwort lautet: Tonkrüge halten das Bier besser kühl als Glaskrüge. Deshalb wird mancherorts das süffige Nass auch heutzutage noch im Tonkrug ausgeschenkt. Ihr habt also beide einen Punkt und das hat nichts mit der DSGVO zu tun. Ja. Da preisen wir das Bier für. Mein erster Punkt. Ich nehme meinen Glaskrug und stoße auf euch an. Ja, ich trinke aus der Flasche. Genau. Das ist auch eine Flasche könnte man ja grob als Glaskrug. Egal. Ja, ja, sicher. Frage Nummer 3. Welches Bier darf auch in Hamburg oder München gebraut werden? A. Berliner Weiße. B. Kölsch. C. Pilsener. Au. Pilz. Ich bin mir sicher, dass es nicht Pilsner ist. Okay. Und ich bin mir sicher, dass es. Das ist jetzt natürlich, ihr habt ja Heimvorteil mit eurem Kölsch, ne? Aber ich bin mir auch sicher, dass es nicht Kölsch ist. Demzufolge A. Ah, die Berliner Weiße. Die Berliner Weiße? Ja. Das ist doch kein Bier, nicht? Eben. Deswegen kann man das auch in Hamburg. Das ist doch Limo, oder? Da kommt doch hier so Waldmeister oder Himbeerzeug mit rein, oder nicht? Und sie ist ziemlich sauer, da kommt noch dazu. Also ich sag Pilz. Ja, genau. Ich habe bei dir notiert C und beim Christian A. Jetzt kommt die Auflösung. Nur die Berliner Weiße und das Kölsch sind geschützte regionale Markenbezeichnungen. Oh. Pilsener darf demnach auch außerhalb der tschechischen Stadt Pilsen gebraut werden. Damit ist die richtige Antwort die Antwort C. Es steht 3-1. Das ist eigentlich mal klar. Pilz wird ja überall, aber es heißt halt bei uns Pilz. Aber Pilsener hätte ich jetzt gedacht. Ja. Pilsener Brauart. Das ist so, ne? Ja. Das ist wie mit dem Wiener Schnitzel. Ja. Ja. Schnitzel und Schnitzel wie eine Art und. Genau. 3-1. Ah, oh, es wird kein Elfmeterschießen geben. Ja, wir sind ja noch nicht durch, Herr Bachhaus. Ach so, ja, also, richtig. Ja. Entschuldigung. Ich mach das wie die Portugiesen, ich jubel vorher schon. Ja, genau. So. Und ziehst dir die Hose in den Schritt. So, ja, aber, au, au, au, aua, au, au, au. Unglaublich. Ja, ja. Man nennt mich auch den Ronaldo des Biertrinkens. Ja. Wird Zeit, dass ich gesund werde und mich davon überzeuge. Frage Nummer 4. Seid ihr gewappnet für Frage Nummer 4? Welche Münchner Brauerei macht traditionell keine Werbung für ihr Bier? Okay. Wollt ihr direkt lösen? Oder? Direkt die nächste Frage. Ich weiß Antwort, es. Antwort A wäre Augustiner. Antwort B wäre H. Kopschor. Antwort C wäre das staatliche Hofbräuhaus. Jetzt, ja. Ja. Ja, ich nehme Antwort A. Ich nehme auch Antwort A. Die alten Flaschen und keine Werbung, aber dafür viel. So. Außer in unserem Podcast. Ja. Haben die ja nicht beauftragt. Nee, haben die nicht beauftragt, das stimmt. Also man muss dazu sagen, dass dieser Bierquiz ist von 2010. Okay. Mittlerweile habe ich ja auf YouTube schon das ein oder andere gottgewollte Video gesehen der Augustiner Brauerei. Aber hier sagt die Auflösung im Bierquiz ganz klar, Augustiner Bier ist zur beliebtesten Biermarke in München geworden, ohne jemals eine, jetzt kommt es, Zeitungsanzeige oder einen Werbespot geschaltet zu haben. Das ist sauber. Ja, da wissen wir das auch, ne? Wir nennen unsere Kinder August und Tina. Genau. Auch im besagten Video zu sehen. Ja. Sehr gut. Ja, Frage Nummer 5. Welches Bier gibt es unweit von Frankfurt zu trinken? A. Goethe, B. Faust, C. Mephisto. Boah. Ja, die ist wirklich special. Ich habe es aber schon getrunken, als ich in Langenels bei Mudau zu Gast war in einem Haus. Also der Chat sagt C. C ist Mephisto, ne? Mephisto. Ja, aber das war jetzt nicht der Joker. A war Goethe, B war Faust, C war Mephisto. Das war jetzt nicht der Joker, nee, das war nur ein Hinweis. Ja, also ich weiß, ich wüsste es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich würde mal mich hier an den Nachtzug mit dranhängen. Der hat ein Händchen für so Rätseldinger. Und ich würde, ja, bei der Berliner Weiße war aber auch falsch gelegen. Also ganz, ja. Nee, Faust. B, Faust. Ja. Ja, und damit hast du einen Punkt. Die Brauerei Faust ist im unterfränkischen Miltenberg am Main beheimatet. Ja, guck an. Genau, und Mudau liegt unweit von Miltenberg und da gab es dieses wirklich hervorragende Bier in einem Seelsorgehaus zu trinken und ich finde, das ist ein guter Job, wenn im Seelsorgehaus gescheites Bier gibt. Die meisten Seelsorge. So. Häuser. Und ich sag an der Stelle danke an den Nachtzug. Ich habe keine Ahnung von Bier. Super. Komm du mir nach Hause. Komm du mir nach Hause. Das mit dem Joker müssen wir nochmal überlegen. Ja, ich glaube auch. Ich möchte lieber jemand anrufen. Zu seiner Ehrenrettung, der hat hier ganz viel richtig und auch mal wie jeder andere auch. Also ja. Alles gut. Ja, alle anderen im Chat halten sich ja auch ganz vornehm zurück. Ja. Gut. Frage Nummer 6, also dann haben wir die Hälfte des Quizzes schon fast geschafft. Eine Münchner Punkband nennt sich nach dem Gründungsjahr der ältesten Brauerei der Stadt. Wie heißt die Band? A. 1328, B. 1492 oder C. 1860? Ja, nach der was? Nach der ältesten Brauerei? Ja. 1860 ist der Fußballclub. Die älteste Brauerei ist für mich älter als 13 irgendwas, aber ich nehme 13, also das älteste, was du hast. Mhm. Ah. Auf meiner Flasche steht älteste Brauerei Münchens, gebraut 1328. Lass mich raten, du nimmst C? Ja, ich nehme C. Ich fordere den Videobeweis. Ich kann später ein Foto auf Twitter senden. Doch es steht tatsächlich auf den Flaschen drauf. Also, ja, 1328. Eben. Stimmt, es gibt, also es ging ja um Münchner Brauerei. Es gibt in Bayern ältere Brauereien. Ja, stimmt. Ich glaube, die älteste ist Weinstephan, wo jetzt Milch gemacht wird. Aber Weinstephan ist ja nicht Münchner Brauerei. Augustiner ist richtig. Schon wieder Augustiner. Aber es ist ja kein Werbepodcast. Nein. Wir würden auch in einem Krippenspiel uns nie trauen, Werbung. Okay. Was macht ihr denn? Also, ich trinke jetzt nochmal Büble. So machen wir es. Und der Frank kann auflösen, der weiß. Ja. Die Münchner Punkband 1320. 28, besingt in erster Linie ihre tiefe Verbundenheit zum Bier. Oh. Natürlich musste auch der Name entsprechend motiviert sein. 1328 ist das Gründungsjahr der Münchner Brauerei Augustinerbräu. Soll noch mal einer sagen, wir würden über Waffeln und Bier reden. Ja, wir reden auch über Punkbands. Punk. So sieht es nämlich aus. Und so Sachen wie Musik. Hast du da mal reingehört? Nee, irgendwo auf YouTube gibt's da was, oder? Ich hab noch gar nicht geguckt. Das okay. ist also auch ganz frisch ausgelost, diese Fragen. Ah. Ja, dann schaue ich mal, ob ich dazu was finde. Das interessiert mich dann. Dann machen wir einen Link in die Shownotes. In die Shownotes. Das kann man doch live hier spielen, oder? Ich meine, das ist doch hier. Na gut. Wie heißen die? 1328 müssten die dann heißen. Punk. So. Schauen wir mal. YouTube. Brewhouse Video. 1328 Brewhouse hört sich am besten an, ne? Ja. Hm. Ist definitiv Punk. 1328. Ja. Sehr, sehr schön. Sehr cool. Mit Live-Beweis. Das mit der GEMA regeln wir nächste Woche. Im genau. Scheißegal. Wenn die eine Rechnung stellen, dann melden wir den Podcast direkt für alle Awards an, die wir haben. Ja. Und machen Crowdfunding. Ja. Genau. Für eine GEMA-Lizenz. Ja. Und die FIFA kommt ja auch, weil ich ja hier live diese Fußballergebnisse durchsage. Es wird desaströs. Also auch von der FIFA wird es eine Rechnung geben. Ja. Wir waren schon öfters im Knast, das kriegen wir schon. Ich sag mal unbekannt verzogen. Genau. Aktuell steht es hier in unserem Spiel 4-5, im Spiel Kroatien-Dänemark immer noch 1-1. In welche Frage Nummer 7. In welchem Land wird am meisten Bier produziert? A. Deutschland. B. Brasilien. C. China. Ach du liebes Lieschen. Deutschland ist ja fast zu einfach, oder? Produziert. Das ist anders, ja. Produziert. China? Nee. Was war noch Deutschland? Also A, Deutschland, B, ja? Brasilien, C, China. Boah. Das ist nicht einfach. Also ich bin bei C. Aus einem ganz bestimmten Grund. Oder aus zwei Gründen. Bei China? Mhm. Ja, ich sage jetzt trotzdem Deutschland. Okay. So. Ja, der Punkt geht an den Christian. Jo. In China wurden 2010 rund 450 Millionen Hektoliter Bier gebraut. Deutschland kam mit knapp 100 Millionen Litern auf Platz 5. Oh, ist noch Tschechien hinter, noch dabei wahrscheinlich, oder? Ja, pass auf. Noch hinter USA, ja. Russland und Brasilien. Das ist sauber. Krass, ne? Also in China haben sie auch Bier erfunden, soweit ich weiß, wie fast alles, was erfunden wurde, Schießpulver und Spaghetti sogar auch in China und ich meine Bier auch. Deutschland hat, glaube ich, die meisten Brauereien. Mhm. Ja, diese ganzen kleinen, gerade in Franken, ja. Unfassbar viele kleine, aber die meiste Biermenge, das kann nur so ein Riesenland wie China sein. Also was ich aus diesem Bierquiz gelernt habe, die größte Brauerei in China ist die Qingdao Brauerei und die wurde seinerzeit von deutschen Migranten in China gegründet. Okay. Also die Deutschen haben im Prinzip Bier nach China gebracht. Das war gar nicht so einfach, weil man musste Mais nehmen anstatt Gerste oder Weizen, weil das da nicht verfügbar war zuerst. Popcornbier. Und, ja, das ist echt irre. Und klar, ne? Größte Einwohnerzahl oder ist ein Riesenvolk, ne? Ist schon spannend. Ja. Hat ich habe kürzlich mal eins getrunken. Und ich wollte gerade fragen. Qingdao. So ein Sixpack da, chinesisches Bier. Und da dachte ich, aus Fels probieren. Und ja, war ganz anders, aber ein interessantes Getränk. Ja. Ein interessantes Getränk. Ja, cool. Das ist anders. Logisch. Also es ist halt nicht so wie Münchner Bier. Von daher hast du nicht so direkt jetzt Biergefühl. Aber es hat sich gut trinken lassen. Es hat gut geschmeckt. Und das ist sauber. Habe ich probiert. Das heißt, jetzt steht es 5 zu 5, oder? Es steht 5 zu 5 und, doch, wir sind in Frage 8 von 12. Frage 8. Was ist ein Russ? A. Ja. Bockbier mit Wodka. B. Rauchbier. C. Weizenbier mit Zitronenlimonade. Oh, ich hätte was mit Cola im Kopf gehabt, aber... Mhm. Ich nehm C, Weizenbier mit Zitronenlimo. Ja, okay. das ist das. Ja. C. Ja. Das ist richtig. Ihr habt beide einen Punkt. Ja, der Russ vereint Weizenbier mit Zitronenlimonade und wurde im Münchner Malteser mit Ä-Keller kreiert. Dort bildete sich im November 1918 ein Arbeiter- und Sozialrat nach dem Sowjetvorbild. Im Volksmund wurden die Räte und ihr Lieblingsgetränk Russen genannt und daher leitet sich der Russ ab von dem Weizenbier mit Zitrone. Ja. Das mit die Cola-Version, Klaus, Cola-Weizen, hat auch eine Bezeichnung, die man heutzutage nicht mehr sagen darf und ich tue es nicht im Podcast. Diesel. Diesel ist wieder aus der riesigen Kaufbeurer Brauerei ein sehr leckeres dunkles Bier. Das heißt Diesel. Ja. Dieselross heißt es. Dieselross. Ja. Oh ja, das stimmt. Eine das kenne ich auch. Traktorenfabrik ist, die auch sehr schöne Wohnwägen herstellt. Den besten Wohnwägen überhaupt. Genau. Was man so in der Podcast-Landschaft sagen darf. Alle wissen Bescheid. Ja. Und es ist nicht Porsche an der Stelle, weil die machen keine. Es ist nicht Porsche. Dürfen die überhaupt noch? Ja. Die machen keine Traktoren mehr. Nee, also Cola-Weizen und im Volksmund eben anders genannt. Und in der Kneipe wird das gnadenlos auch noch so, bestellst du das so. Es gibt auch Schokolade, die mal so genannt wurde und auch nicht mehr so genannt werden darf. Und das wäre dann das Cola-Weizen. Also nicht politisch korrekt, deswegen, ihr könnt ja alle selber googeln. Genau. Russ ist natürlich tagesaktuell, Fußball und so, ne, spitzenmäßig. Passt ja, gemacht. Passt doch. Dann sind wir schon bei Frage 9. Ja. Wonach wird in Deutschland die Biersteuer bemessen? Gott. A. Nach dem Alkoholgehalt. B. Nach der Stammwürze. C. Nach der Flaschengröße. Ich habe keine Ahnung. Hoffentlich sagst du das Falsche. Mein Opa hat Guthäuser gebaut. Ah, okay. Also ich sag mal, Steuern ist doch so immer prozentualer Abschlag von irgendwas, deswegen nehme ich den Alkoholgehalt. Alkoholgehalt, okay. Ich bin mir, jetzt habe ich geprahlt und sag doch das Falsche, aber ich denke, es ist die Stammwürze. Also was war das B, ne? B, die Stammwürze. Ja. Genau, für die Biersteuer entscheidend. Die für die Biersteuer entscheidende Einteilung in Einfachbiere, Schankbiere, Vollbiere, Starkbiere richtet sich nach dem Stammwürzegehalt. Wow, sauber. Damit ist das geklärt, warum ein Bier mit etwas mehr Stammwürze auch etwas teurer ist. Wie sieht denn das in dem Fall eine Steuerhinterziehung aus dann eigentlich? An der Biersteuer. Ja, einmal auf Ex runter. Auf Ex runter, wenn zu schnell. Das kriegst du nur im Getränkeladen hin, wenn du noch vor der Kasse die Kiste leer machst. Ich wollte nur probieren. Ich wollte auch mal Steuern hinterziehen. 8 Jahre. Ich meine, okay, da können wir natürlich wieder jetzt über Steuer schimpfen, aber ist schon klar, ne? Biersteuer, Alkoholsteuer, Mehrwertsteuer. Nur mal so am Rande. Ist fast wie bei Medikamenten. Ja, da geht einiges. Genau. Ja, die Stammwürze, ich konnte das mal erklären, aber das ist noch vor der Gärung eben so ich kann es nicht genau sagen, einfach der der Gehalt dessen, was da drin ist, an Gerstenmalz und ebenso diese Ursuppe, bevor es dann richtig gärt und zum Bier wird. Das ist die Stammwürze, denke ich. Das, was die im Sudhaus aus der Sudpfanne rauskippen. Mhm. Okay. Ja, dann sind wir bei Frage 10. Was hat am wenigsten Kalorien? A. Vollbier. B. Vollmilch. C. Weißwein. Oh Gott im Himmel. Kalorien. Es geht um die Kalorien. Kalorien, ja. Was hat am meisten Kalorien? Vollbier, Vollmilch oder Weißwein? Stopp. Was hat am wenigsten? Am wenigsten. Den habe ich ja fast versaut jetzt, ne? Also nochmal. Nee, du hattest zuerst schon am wenigsten gesagt. Was hat am wenigsten Kalorien? Voll Bier, voll Milch oder Weißwein? Am wenigsten. Weißwein weiß ich jetzt nicht. Du liebes Lieschen. Weißwein, Bier. Ich wüsste nicht mal, wie viel Kalorien so ein Bier hat. Ich sage jetzt mal Milch. Weil ich mag keine Milch. So. Und ich nehme mal den Weißwein und gucke derweil mal drauf, ob hier Kalorien auf meiner Bierflasche stehen. Ja. C. Also ihr entscheidet euch für Vollmilch und Weißwein und meint damit, das hätte weniger Kalorien als Vollbier. Ja. Wer ein Vollbier trinkt, nimmt etwa nur 2/3 der Kalorienmenge einer entsprechenden Menge Milch oder Wein auf. So, das soll doch noch mal einer sagen, Bier trinken macht dick. Das ja, alles Quatsch. Ich hätte es tun sollen, weil wir hatten gerade die Diskussion mit dem alkoholfreien Bier und dem richtigen Bier. Und da war ein Familienmitglied auf Ernährungsberatung. Und die Ernährungsberaterin musste dann hinter vorgehaltener Hand, also ganz inoffiziell sagen, lass das alkoholfreie Bier weg. Da ist zu viel Zucker und zu viel Ding, mehr Kalorien auch. Mhm. Und dann trink lieber ein richtiges Bier. Da ist Alkohol drin, Alkohol ist schädlich, bla bla bla, aber es ist eigentlich gesünder. Und also gerade wenn es um Zuckergehalt und Kalorien ging. Also aus diesem Aspekt. Ganz genau. Nicht aus dem Alkoholaspekt, ne? Mhm. Hätte ich es doch nehmen sollen. Na gut. Ja gut, so seid ihr beide mit 0 Punkten rausgegangen. Ja. Und es steht aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 für den Christian und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-6 für Christian. Hm. Wir sind bei Frage 11. Es ist also noch alles drin, Klaus, fürs Elfmeterschießen. Ja, ja, ich gebe mir jetzt Mühe. Ich habe mich schon auch anders hingesetzt jetzt. Das ist eine ganz andere Körperhaltung, weißt du? Das habe ich jetzt beim Fußball gelernt. Ja, wenn die Körperhaltung Spannung stimmt. Spannung in den Körper. Ja, du musst kein Tor schießen, die Körperhaltung Füße muss fest stimmen. Auf den Boden. Genau, so in die Regel, ja. So das, ungefähr, genau. Ja. Ja, Frage Nummer 11. Warum durfte vielerorts im Sommer nicht gebraut werden? A, weil man zu schnell betrunken wurde. B, weil das Bier sauer wurde. C, wegen der Brandgefahr. Ja, ich weiß das. Früher, du weißt das, ich weiß es nicht. Ja. Ich sage jetzt wegen der Brandgefahr einfach mal. Mhm. Okay. Man sagt ja immer, das steht rum wie Sauerbier. Das Sauerbier ist ein Begriff. Die kühlen Bierkeller, wir haben hier einen genialen Geocache, das ist ein alten Bierkeller, der nicht mehr in Betrieb ist und das deutet für mich auf, was war es? B, also B. Die Temperatur, ne? Die heiße Temperatur im Sommer und man hatte eben keine Kühlanlagen und deswegen kein Bier brauen, damit das Bier nicht sauer wird. Okay. Jetzt wo du es sagst, klingt's logisch. Jetzt schauen wir mal, was die Auflösung des Bibel, sag ich schon, Bibelquiz. Ja. Dann machen wir beim nächsten Mal. Die Verbindung Kloster und so weiter. Das ist einfach Jetzt, ich bleib dabei, Augustiner ist ja Gott gewollt. Ja. Okay. So. Also, jetzt kommt die Antwort auf Frage 11. In Bayern beispielsweise legte die Brauordnung von 1539 fest, dass nur zwischen Michaeli, das ist der 29. September, und Georgi, das ist der 23. April, gebraut werden durfte, weil im Sommer durch das Sieden Brandgefahr bestand. Das, ja, irre, ne? Das letzte Bier, das Märzen, wurde darum stärker eingebraut, um es für die heißen Tage haltbarer zu machen. Und somit sind wir auch hinter das Geheimnis gekommen, was es mit dem Märzen auf sich hat. Ja, und damit ist richtig, C wegen der Brandgefahr, der Klaus hat einen Punkt. Gratuliere, Klaus. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ja. Okay. Das war aber wirklich geraten, das ist ja richtig gewusst. Ja. Und damit steht es 7-7-0. Und wir haben die letzte Frage. Ah, Matchball. Genau. Wo wird Becks Bier außer in Bremen noch gebraut? A. Bei Radeberger in Radeberg. B. Bei Löwenbräu in München. C. Bei Heineken in Holland. Boah, ich weiß, dass die Heineken-Brauerei ziemlich viele Marken aufgekauft hat, wenn ich das richtig weiß. Aber ich frage den Chat bitte um Direct Message. Direct Message im Chat. Der Chat-Joker wird gezogen. Der Chat-Joker wird gezogen. Ich mach das. Chat auch bitte nicht googeln würde. Ich mach das ohne Joker. Ich sage, es ist Heineken. Heineken, also C. Okay. Oder Löwenbräu. Da, so weit bin ich auch schon. Oder der andere. Nein, Löwenbräu, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es könnte auch Löwenbräu sein. Ich meine, ich hätte mich mal tierisch aufgeregt, aber ich weiß nicht, was die noch brauen zusätzlich. Also du nimmst Heineken. Ich nehme jetzt Heineken, ja. Und dann nehme ich Löwenbräu, weil das hat ich auch im Kopf. Und dann, Heineken macht irgendwie alles und Löwenbräu, ich sag Löwenbräu. Ja, Heineken vertreibt zumindest alles, ob die selber brauen. Ist egal, ich nehme Heineken und du nimmst Löwenbräu und dann haben wir ein Ergebnis zumindest. Gut, also, neben Becks in Bremen braut Löwenbräu in München Becks Bier. Das ist unglaublich. Und zwar hauptsächlich für den Vertrieb in Süddeutschland und den Export nach Südeuropa. Beide Brauereien gehören zum Brauereigiganten Anheuser-Busch InBrew. Jo. Ja, das ist ja der Aufkäufer schlechthin, die InBrew. Genau. Und damit hat der Christian den letzten Punkt geholt. Yay! Und geht mit 8-7. So knapp hatten wir schon lange kein Quiz. 8-7-0. Als Gewinner hier vom Feld, während es im Spiel Dänemark gegen Kroatien oder Kroatien gegen Dänemark, ich weiß gar nicht, wer gegen wen. Immer noch? Immer noch? Echt immer noch 1-1 steht. Ja. Boah. Junge, das wird ein langer Abend für die Fußballer. Wieder der Löwenbräu. Ja, ich fahre morgen früh an der Löwenbräu-Brauerei vorbei. Das ist nämlich liegt direkt auf dem Weg zum Dienst bei mir und ich werde ehrfürchtig winken und mich für den Sieg bedanken. Ach so, ich denke, du hältst an und fragst mal nach, was da los ist. Hab da mal ein Becks für mich. Vergiss das mit dem Löwenbräu, ich nehme Becks. Ja, dann war das tatsächlich Becks. Irgendwas habe ich mal gehört, dass die da noch was. Ne? Super. Ja, cool. Schönes Quiz. Hat Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank an den Bierquiz, Redaktion Barbara Dicker und Heinz Kurz, Illustration Anita Himpel, zweite Auflage 2013, Copyright bei Ars Vivendi Verlag, GmbH und Co. KG in, Kadolsburg, habe ich noch nie gehört. Alle Rechte vorbehalten. www.arsvivendi.com, ISBN 42 50 36 41 12 48 2. So, und damit haben wir das. Auch den Copyright-Geschichten hier. Sehr cool. 66 Fragen sind es insgesamt, hast du gesagt. Das sind insgesamt 66 Fragen. Oh, Wahnsinn. Ich kann ja noch mal eine es aus. Kommen ja noch ein paar Sendungen. Ich kann ja noch mal eine aus dem Lostopf ziehen, die also jetzt nicht genannt wurde. Warum haben gläserne Bierkrüge sogenannte Augen? A, damit die eingeschenkte Menge Bier größer wirkt. B, damit der Bierkrug leichter ist. C, damit das Bier verlockender aussieht. Und die richtige Antwort ist B. Die sogenannten Augen sind Aussparungen im Glas. Ohne sie wäre der Bierkrug so schwer, dass man ihn kaum hochheben könnte. Jedenfalls nicht weit genug, um damit anzustoßen. Ah, also Augen sind diese Dellen, die drin sind. Dann, genau. Die, das ist ein Maskrug, ne? Ja. Das sind ja genau. Ah ja. War ja auch nicht gewusst. So wie beim Dubbelglas. Ja. Wie beim Dubbelglas. Können wir schon wieder die Landfunker grüßen heute. Immer gerne. Das ist eine nette Truppe, ja, die grüßen wir immer sehr gerne und freuen uns schon auf, was hat der Kai gesagt, wann darf ich vorbeizischen am an der Weihnachtsfeier? An der Weihnachtsfeier. Naja. Genau. Und dann bin ich auch wieder heil und gesund und kann da schön mitmachen. So. Ja, Frank, das war super. Da haben wir doch auch einiges gelernt. Hier, das, da trinke ich mal einen Schluck drauf. Ja, genau. Ich auch. Gleich mal. Remote müssen wir es so machen. Genau. Ja, warte mal, ich kann das so. Oh. Ah, das gibt schöne Spitzen. Musst du den Auphonic Bierfilter einschalten? Ja, genau. Den Ultraschall Bierfilter. Ja, das große Waffelquiz war leider vergriffen. Deswegen konnte man das nicht. Das große Waffelquiz. Ja, sehr schön. Da sind ja auch 1000 Fragen offen. Warum haben Waffeln diese Dellen? Ja. Ja. Warum müssen die in Herzchenform sein? Wer weiß sein? Das schon? Genau. Wer hat sich das ausgedacht? Warum sind belgische Waffeln viereckig? Ja. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Die wir ein andermal beantworten. Warum werden Waffeleisen schmutzig? Warum? Sehr gut. Na, ihr habt ja was von Fritteuse erzählt und wahrscheinlich wurde das direkt in eine Fritteuse gegeben. Also das heißt, die Bedienungsanleitung wurde nicht gelesen, sondern es war nur einfach ein großer Irrtum. Und das ganze Waffeleisen wurde also inklusive Inhalt dann in eine Fritteuse reingelegt. Anders frittiert. Lässt es sich wahrscheinlich so muss nicht es gewesen sein. Ja. Das wäre eine mögliche Erklärung, ja. Sehr gut. Naja, da sind ja sehr innovative Rezeptideen entstanden, die ich übrigens großenteils mir angeguckt habe. Ich habe es ja jetzt, hat man ja wohl rausgehört, nicht benutzt, aber tatsächlich besitzen wir sogar ein eigenes Waffeleisen. Und hier mit Burgerbraten oder Rührei drin machen und selbst die Gitterkartoffeln aus den Pommes, wer weiß, wenn meine Frau mal nicht da ist, ich habe ihr das alles vorgeschlagen und auch sie war derselben Meinung wie mein Sohn. Und wenn die alle mal aus dem Haus sind, dann werde ich den ganzen Scheiß, den ihr da vorgeschlagen habt, oder halt eure Leute da, das baue ich da raus. Machst ein großes Event, ja. Ein großes Waffel-Event nachhinein, ja. Ich glaube, es fährt ein Zug nach in Allgäu. Ja. Ich meine, in der Tat, als ich jetzt das Logbuch da neu zusammengebastelt habe, da sind wirklich tolle Rezeptideen dabei, auch jetzt für, jetzt ernsthaft gemeint, für Waffeln. Dann ein Rezept mit als Sahnewaffeln zum Beispiel. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Waffelteig mit Sahne anzurühren. Und also ich stelle mir das schon grandios vor. Und den meisten Platz nimmt tatsächlich in dem Buch der Elitehörer ein, der wirklich mit zahlreichen Fotos auch von der Oma, die Waffeln backt und so, da wirklich grandiose Arbeit in diesem Logbuch gemacht hat. Das war richtig nett, das so anzusehen und nachzuvollziehen, was ist da tatsächlich dann auch passiert. Ich fand das wirklich spitzenmäßig. So ist das toll. Die Sahnewaffel hat dann aber auch mehr Kalorien wie ein Vollbier wahrscheinlich. Ganz bestimmt. Ja. Auch vielleicht wie ein Liter Milch. Oder wie ein Liter Milch. Aber wer traut sich schon zu, einen Liter Milch zu trinken? Ja. Ja. Seltenst. Hervorragend. Ja, in dem Logbuch stehe ich ja jetzt noch gar nicht drin, was gar nicht da war. Also irgendwann bewerbe ich mich mal wieder. Ich habe mich ja jetzt bewusst nicht beworben, denn ihr wisst ja, wenn man die Meisterschaft errungen hat, ist man danach chancenlos. Ja. Genau aus dem Grund habe ich gar nicht die Qualifikation versucht. Und ja, jetzt hat es einen Grillzombie. Genau. Ja. Er ist jetzt Runner-up und jetzt jagen alle den Grillzombie. Vielleicht sollte ich es beim nächsten Mal wieder tun, damit ich wenigstens handsigniert auch noch im Logbuch stehe. Frank, hast du irgendwas für mich reingebastelt? Foto oder irgendwas? Oder ist das nicht mehr gelungen? Nee, das ist nicht mehr gelungen. Okay. Also das Logbuch endet mit Stand Hamburg, glaube ich. Mhm. Ja. Auch Stuttgart ist da nicht vertreten und genau. Also Christian, ich könnte das Foto ausdrucken, was wir über Twitter geschickt haben. Das mach mal. Und das könnte ich, ja, ausdrucken und reinkleben und würde dann deine diversen Projekte da handschriftlich drunter machen. Genau. Ich denke, das kriege ich hin, dass du da auch verewigt bist. Ja, aus Stuttgart hatte ich leider nichts zu verwerten. Da war nicht wirklich, außer vielleicht ein Link auf den Podcast, wo die noch mal eben kurz über Backhauscast und Eric Clapton 9 Minuten gesprochen haben. Und ja, das stimmt. Die haben, wir hatten ja die Aufgabe, ihnen ein Thema der Woche zu geben und das haben sie abgearbeitet. Das muss man lobend erwähnen an der Stelle, ja. Ja, und aus Hannover und Hamburg gab es ja diese Fotoserien der Stadtführungen für das Waffeleisen und da habe ich ein paar ausgewählte Fotos da hinzugefügt. Ja, die kleben drin, das kann ich bestätigen, ja, die sind da. Ja, prima. Das ist doch alles jetzt wieder in trockenen Tüchern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Folie ist weg. Ja, die Folie, die ist gleich weg. Sehr schön. So, wer von euch hat jetzt, um mal das Thema von Waffeleisen ganz gekonnt abzulenken, jetzt aber. Wer von euch ist der Obergitarrist bei euch in der Familie? Wer hat angefangen? Hat der eine von euch dem anderen das beigebracht oder habt ihr das parallel gemacht oder wie ist das gelaufen? Also angefangen hat der Hans Werner. Oh. Das ist unser Vati. Schon immer auch Musik gemacht und der hatte damals auch, wo wir noch klein waren, den Proberaum von seiner Band, der war bei uns unten im Keller. Mhm. So, das heißt, wir hatten quasi so, wie Alice im Wunderland, wenn wir da in diesen Proberaum reingekommen sind und hatten auch die Genehmigung, das ein oder andere dort auszuprobieren. Das heißt, da standen große Gitarrenverstärker, da war eine Bassanlage, Gesangsanlage, alles da, Schlagzeug. Und da durften wir ab und zu mal rumfuhrwerken. Und ja, dann, also bei mir ist so, Gitarre spielen, ich habe mir, mein Dad hat mir 3 Griffe gezeigt, die kann ich immer noch. Und den Rest so über Platten hören eigentlich dann so. Aber ich denke schon, also ausschlaggebend war eigentlich schon die Tatsache, dass unser Vati halt da schon musiktechnisch immer am Start war. Das war irgendwie auch immer cool. Und der war dann auch für euch der Lehrer im weitesten Sinne. Also ihr seid nicht in eine Musikschule getan, einmal in der Woche und habt irgendwas runterklampfen müssen. Nee. Ich habe mal Blockflötenunterricht gehabt. Das war aber nicht so von Erfolg gekrönt. Ja, nee. Das ist aber eine super Grundlage für uns. Ja. Nee, das ist einfach, also ich sage immer so, das ist ganz natürlich gewachsen. Wir sind da auch nie gezwungen worden, da ist nie gesagt worden, du musst es jetzt machen, sondern das hat sich einfach so ergeben. Das Zeug stand rum und wir hatten da Spaß dran. Ich glaube, wir haben ein Jahr lang immer nur Knuckle on Heaven's Door gespielt, da unten in dem Keller, wenn ich das noch richtig weiß, oder Frank? Ja, also ich sag mal, was halt cool war, der Dad hatte ja schon so ein Grundset an Songs, die er uns dann beigebracht hatte. Aus der Notwendigkeit heraus, dass das vorherige Bandprojekt zu Ende gegangen war und er noch Folgeaufträge hatte. So, und dann haben wir halt ziemlich flugs diese Lieder gelernt, um diese Gigs noch zu spielen. Ja, stimmt. Ja, so war das so, Gitarre und ich dann am Schlagzeug Crashkurs. Und dann hatten wir, nachdem wir umgezogen sind, von Strombach nach Oberbrandenberg, ja den Probekeller, unseren eigenen Probekeller. Und das war wirklich von Vorteil, weil wir, also das lief in der Regel so ab, aus der Schule kommen, Tonister in die Ecken schmeißen, eben ein paar Nudeln essen oder was es zu Mittag gab und dann waren wir in diesem Keller verschwunden und haben da musiziert. Also das, erst mit 3 Griffen, dann mit 4, dann mit 6 und ja. Stundenlang oder so, zu irgendeiner CD einfach mitgerumpelt oder irgendwas. Also das haben wir uns da viel selber drauf geschafft. Und genau, und Klaus hat dann irgendwann neben Akkorden auch entdeckt, das Lead-Gitarre-Spielen. Da war ich zum Beispiel völlig raus. Also ich bin bei der Gitarre lange Zeit da stehen geblieben, hier Akkorde schrubben, ne? Rhythmisch korrekt und so, ja. Und Klaus hat dann irgendwann gesagt, da gibt es doch auch hier, die spielen das irgendwie alles so ein paar Dinge auf einer oder zwei Seiten, das höre ich mir jetzt nochmal an. Und dann hat er, hast ja viel Clapton gehört, ja, um größtenteils, da eine Idee zu kriegen, wie benutzt man das Instrument auch noch anders, um das mal so zu sagen. Ne? Ja, und damit hast du ja einen riesen Entwicklungsschritt dann gemacht über die Jahre. Das war, das ist ja auch viel Gabe gewesen, sag ich mal, ne, was du da auch irgendwie mitbekommen hast. Ja, die haben wir, da kann man ja sagen, da kann man dankbar sein. Wir haben das in die Wiege gelegt gekriegt, ja, tatsächlich. Also es war nie Zwang, es war einfach Spaß und wir haben riesig Spaß gehabt. Also wir waren zwar, glaube ich, so vom sozialen Umfeld, so heute würde man sagen, so die Musiknerds irgendwie, weil man hat uns nie irgendwo gesehen, sondern wir sind wirklich immer im Keller verschwunden und haben da vor uns hingeörgelt. Im August noch, ja, blass. Ja, und dann, ja, da kam halt auch die ganze Technikschiene dann, ne, mit Mischpulten anzufangen, rum zu experimentieren. Dann kamen die ersten Multi-Effekt-Geräte auf den Markt, wo du irgendwie Chorus, Kompressor und was weiß ich, Wava-Pedale und gerade die Verzerrungsgeschichten, wenn du Solo spielst, also dieses, ne, das ist so ein bisschen übersteuert, was ja Absicht ist dann und so. Da haben wir halt auch viel Zeit mit verbracht. Ich weiß noch, der Frank hat irgendwelche Röhrenradios zusammengebastelt, da haben wir dann auch ausprobiert, ob das klingt oder nicht. Teilweise auch mit Strom auf den Seiten. Ach so, ja, das stimmt. Das war eine Frage, die in dem Elite-Podcast tatsächlich offen geblieben ist. Könnte man theoretisch auch an einem elektrischen Schlag sterben, wenn man E-Gitarre spielt? Die Antwort ist eindeutig ja. Ja, wenn du die Gitterspannung nimmst, ja. Wenn die Kathodenspannung auf den Seiten zu liegen kommt, ja, weil dann, die Erdung des Röhrenverstärkers nicht gegeben ist, ist dann, das möglich. Dann wäre das theoretisch machbar, ja. Aber Todesfälle in der Musikerszene sind eigentlich eher was mit Autos, Flugzeugen oder mit dem falschen Gebrauch von bewusstseinserweiternden Mitteln, glaube ich, einzuordnen. Oder einfach Altersschwachheit, das gibt's auch nach wie vor. Ja. Und auch Taktstock, das ist ja wieder nur die Dirigentengeschichte. Ja. Der Jean-Baptiste Lully ist an seinem eigenen Taktstock verstorben. Nee, wie ging das denn? Naja, da war der Taktstock noch nicht so ein feines, dünnes Stöckchen, wie wir es jetzt haben, sondern das waren eher diese Lanzen, die bis zum Boden gingen. Ne? Das war auch schon Taktstock. Und der hatte unten eine Messingspitze dran. Und mit dem haben sie halt so eher militärisch hoch und runter, ziemlich zackig. Und da hat er sich mit der Spitze in den Zeh gerammt. Und Blutvergiftung, Mittelalter, noch keine guten Ärzte, keine Medikamente dagegen. Und daran ist er dann gestorben, an seinem Taktstock. Oh nee. Ja. Jean-Baptiste Lully. Oh Mann. Siehst du was, das ist ein gefährlicher Job. Ja. Ich sag doch, Buff da da da ist gefährlich. Buff da da. Ja, aber so Spielmannszug oder sowas hast du nicht gemacht, Christian, oder? Du bist immer richtig Orchester. Ja. Und auch beim Lully ist es nicht Buff da da. Das sieht zwar so aus, aber das war feine französische Hofmusik. Ach so. Okay. Und die wurde halt nur mit so diesem riesen Eumel mit so einem, wie hieß denn das Ding? Ich hab's vergessen. Mhm. Aber mit dem Ding, das war also der Vorläufer von dem, was wir jetzt heute als Taktstock haben. Okay. Ja, spannend. Tja, Musik, auch gefährliche Sache. Also lieber Bogenschießen, da passt nichts. Lieber dreh dich mal um. Sehr schön. Meine Frau hat sich übrigens auch umgedreht und auch da ist nichts passiert. Ja, ja, das ist gut. Um mit Loriot zu sprechen, morgen bringe ich sie um. Das machen wir hier fast jeden Tag. Aber ich kann ja nichts in Ruhe. Ein Satz fertig bringen. Nein, ich sitze hier. Oder ich sitze hier. Was machst du da? Ich sitze hier. Ach so. Ja, genau. Ich wollte nur ruhig sitzen. Ich wollte hier einfach nur so, ja, kommt immer wieder. Sehr gut. Schön. Ja. Mensch, da würde ich sagen, das ist ein schönes Schlusswort eigentlich. Ja. Ich wollte hier eigentlich nur sitzen. Und heute habe ich sehr gerne hier vor dem Mikrofon gesessen. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, Christian. Ja, wirklich. Ja, sehr toll. Sehr gut. Sehr schön. Ja. Ja, dann ja, hast du. Können wir ganz viel Danke sagen, ne? Ja. An wie dich, immer. Christian, fürs ja, hier, fürs ja. hier sein. Das war wirklich toll. Aha. Herzlichen Dank an alle, die hier live mit Schuhe aus im Backhauscast waren. Der Channel heißt ja Livecast, Schuhe aus. Ja. Wir können das jetzt nicht im Einzelnen überprüfen mit den Schuhen aus. Ich habe Schuhe aus, ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und auch den Backhauscast mit den Beiträgen im Chat bereichert habt. Ein Dankeschön sage ich mal jetzt an meine Frau, weil wir haben heute Hochzeitstag und die hat mich heute Abend in den Backhausgast entlassen. Toll. Das finde ich ja, so toll. Grandios. Ja, ganz liebe Grüße. Herzlichen Dank, liebe Anja. Das ist wirklich ja. stark. Ja, Klaus, dir auch lieben Dank fürs Hiersein. Ja, immer sehr gerne. Mitmachen, inspirieren. Ja. Fürs Waffeleisen reinigen an euch beide. Ja, das geht in die Geschichte ein. Und wir machen es ja. immer so, wir schließen mit einer Weisheit des Tages. Ja. Und ich möchte da den Kai an der Stelle zitieren. Okay. Mein Name ist Wanda, das Wanderwaffeleisen. Ich gehe gern auf Reisen im Podcastland. Jawohl. Die goldene Kehle der Podcasts. Jawohl. Ich find's toll. Sehr, sehr schön. Also dann. Ja. Sagen wir Servus, macht's gut, passt auf euch auf. Wir hören uns dann hoffentlich nächsten Monat wieder und ich sag auch dem Frank einen vielen lieben Dank. Sehr ich freue mich, dass es dir gut geht. Das weißt du. Ja. Und ne? Brav bleiben. Genau, so sagen wir das. In dem Sinne. Ja, Servus dann. Tschüss. Viel Spaß, euch auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ciao.